Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. 2012 war ja die Apokalypse, der Weltuntergang angekündigt. Nun ist er ausgefallen. In 2013 könnte sich Nordkorea anbieten. Sie haben sich nach langwierigen Prozessen gestattet, im Falle einer südkoreanisch-amerikanischen Provokation die Atombombe einzusetzen. Das ist Anlass für uns, eine Stunde lang im Marabu Flashback mal über Krieg, Zerstörung, Untergang und ihre möglichen Alternativen nachzudenken. Und den Denkprozess setzt jetzt in Gang Barry McGuire, Eve of Destruction. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you tell me. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me. So mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating. This whole crazy world is just too frustrating, and you tell me. Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Barry McGuire, Eve of Destruction im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Heute zum Thema Krieg, Zerstörung, Untergang und die Alternativen dazu. Ja, und Anlass zum Nachdenken brachte uns Nordkorea, und deren Fernsehen wird ja im Internet auch gestreamt. Man kann es auch auf Satellit empfangen mit entsprechend großer Schüssel. Ich habe mich damit mal befasst. Es beginnt jeden Abend 17 Uhr nordkoreanischer Zeit. Und bevor man loslegt, gibt es eine halbe Stunde Testbild mit Revolutionsmusik. Und da wollen wir gerne mal hineinhören. Hey에서는 첫째 우의정과 둘째 우의정이 도의되었습니다. 우선 소위 상공에 기어들고 이어 서부 태평양 수역에서 기동하던 이제 침략군 해군의 핵동력 유도탄 잠수함들과 유도탄 구축함들이 조선 소위와 동해 수역에서 Jo, gewaltige Klänge aus dem nordkoreanischen Staatsfernsehen, Revolutionsmusik, selten zu hören im deutschen Radio heute, hier mal im Marabu-Flashback. Ich habe ja hauptberuflich viel mit Nachrichten zu tun, deswegen sind mir natürlich auch die Nachrichtensprecher, die Strammen des nordkoreanischen Staatsfernsehens nicht entgangen. Ich muss sagen, in ihrer Unnatürlichkeit erinnern sie durchaus auch an den einen oder anderen Privatradiomoderator. Und könnten, wenn sie das Ganze auf Deutsch machen, wohl auch hier mal eingesetzt werden. Auf jeden Fall. Nicht aber im Marabu Flashback. Wir beschäftigen uns heute mit Krieg, mit Apokalypse. Eve of the War. Hier ist Jeff Wayne. Midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. That's how it was for the next 10 nights. A flare spurting out from Mars. Bright green, drawing a green mist behind it. A beautiful, but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one. But still, they come. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star. But next day there was a huge crater in the middle of the common. And Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Mit kleinen grünen Männern und Kriegern vom Mars können wir in dieser Marabu-Flashback-Sendung nicht dienen, sondern nur mit kleinen Männern von der koreanischen Halbinsel. Das war aus dem Soundtrack zu Krieg der Welten, produziert von Jeff Wayne, Eve of War. Wir hörten die Stimme von Justin Hayworth von Moody Blues und auch Richard Burton. Ja, und der nordkoreanische Ex-Staatschef, der mittlerweile verstorbene Kim Jong-il, war ja, was nicht viele hier in Deutschland wissen, auch ein Filmemacher. Und der hat uns auch einige theoretische Weisheiten zu diesem Thema hinterlassen. Fischer hat was gefunden. Zitat: Man muss auch die psychologischen Besonderheiten der Menschen berücksichtigen und darf nicht versuchen, nur im Ablauf der Ereignisse dem Publikum eine Gänsehaut nach der anderen zu verpassen und sie von Spannung zu jagen. Das ist nicht möglich und auch nicht notwendig. 그는 조선민주주의인민공화국 금수산 태양궁전법의 채택은 경야는 김정은동 측에서 밝히신 수령영생 위협에 관한 사상을 옹호 고수하고 더욱 빛내는 역사적 계기로 될 것이라고 강조하면서 조체 백이 2013년 4월 4일 평양. Unsere Welt mit sich selbst schon im Fieber. Liebe liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen. Wird dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das letzte sein? Wird nur noch Staub und Gestein ausgebrannt, alle Zeit auf der Erde sein? Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel waren das Karat, der blaue Planet. Und in diesem Marabu Flashback geht es um Krieg, Zerstörung, Untergang und mögliche Alternativen. Der nächste Titel stammt von einer deutschen Band, die vor allem in den 70er Jahren immer mal im Radio lief und auch ordentlich Platten verkauft hat. Hier ist Lake und Time Bomb. Sitting on a time bomb, baby.

All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lured down to your deathbed. And I stand over your grave, and I'm sure that you're dead. Im Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, Bob Dylan, Masters of War. Jetzt ein Künstler, den du einmal interviewen durftest, Ian Anderson. Ist schon ein paar Jährchen her. Das war mal ein Konzert von Jeff Hotal in Erfurt. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Interview. Und Ian Anderson gehört ja zu der Künstlergeneration, die im Krieg geboren ist, nach dem Krieg aufgewachsen ist. Und das hat er auch im Titelsong des 1974er Jeff Hotal Albums verarbeitet. Hier ist Jeff Hotal und War Child. I'll take you down. Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel. Es geht um Krieg, Apokalypse und natürlich auch die Alternativen. Aber auch in diesem Flashback heißt es, kein Flashback ohne Bowie. Göbel, du darfst. Wir haben wieder mal eine Weile in unserem Archiv kramen müssen, um einen passenden Titel von David Bowie zu diesem Thema zu finden. Aber wir sind fündig geworden. Und zwar auf dem Album von 1995, Outside heißt es. Und der Titel heißt The Warrior of Other Destruction. I shake and stare at the sun till my eyes burn. the same desire as the soul of the sky. Bowie vom 1995er Album Outside war das, The Voyeur of Utter Destruction. Zum Glück haben wir jetzt ein David Bowie Album mehr, falls wir wieder suchen. Genau, denn nach 10 Jahren Pause hat er in diesem Jahr ein neues Album auf den Markt gebracht. Mal sehen, was wir davon in künftigen Marabu-Flashbacks noch hören werden. Ich zitiere: Der Breitwandfilm zeigt das Leben mit noch natürlicherer Breite und Tiefe, doch darf man nicht versuchen, das Leben deswegen nur noch in Riesenausmaßen einzufangen. Kim Jong-il. Genau, der ja nicht nur nordkoreanischer Staatschef lange Zeit war, sondern auch Filmemacher, wie wir seit heute wissen. Mit Riesenausmaßen geht's jetzt auch musikalisch weiter. Und zwar mit einem 10-Minuten-Stück von Yes vom Album Close to the Edge, And You and I mit den Teilen Court of Life, Eclipse, The Preacher, The Teacher und Apocalypse. Okay. Thank you.

sun for the river. And you and I glide clearer towards the movement. And you and I go over valleys of endless sea. Nochmal ein gewaltiger Song aus dem nordkoreanischen Fernsehen im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Krieg, Zerstörung, Apokalypse, Untergang und vielleicht auch mögliche Alternativen. Anlass ist, dass die Apokalypse 2012 ja ausgeblieben ist. Vielleicht holt Nordkorea sie 2013 ja nach. Fischer zitiert ein letztes Mal in dieser Sendung Kim Jong-il mit Weisheiten zum Film. Die Kraft der künstlerischen Verallgemeinerung liegt nicht darin, von 100 Dingen 100 zu zeigen, sondern darin, mit einem Ding 100 auszudrücken. Ihr hört Radio Marabus Alternative Audioshow, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer, Frank Göhl. Und damit sind wir Marabu-Flashback bei der Rubrik Brecht hat Recht. Aus der deutschen Kriegsfibel. Die Oberen sagen, Friede und Krieg

Der Wunsch No More War von Jimmy Somerville führt uns zum Ende dieses Marabu-Flashbacks. Zum Thema Krieg, Zerstörung, Untergang und Alternativen. Ja, und einer, der auch sich redlich bemüht hat, Alternativen zum Krieg aufzuzeigen und zu finden, ist John Lennon. Wir hören natürlich aus dem legendären Bad Inn in kanadischen Montreal John Lennon, Plastic Ono Band und Yoko Ono und eine ganze Menge andere Leute, die da noch mit in diesem Hotelzimmer waren. Give Peace a Chance. Tschüss sagen Fischer und Goebbels.